Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit, solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór i jak się lar, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne und freies Radio Salzkammergut und natürlich im Nachttaxi-Podcast und auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Wo soll's heute hingehen? Im Kassettenrekorder habe ich heute Ewan McCall. Wenn Sie den Namen nicht kennen, dieses Stück kennen Sie wahrscheinlich, zumindest in irgendeiner der 1000 Coverversionen von Rod Stewart oder Tom Waits oder U2 oder den Pogues. I found my love by the gasworks croft, dreamed a dream by the old canal, kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Heard a siren from the dark, saw a train set the night on fire, smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. 'Clouds are drifting across the moon, cats are prowling on the beach, spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. Sharp axe, shining steel, tempered in the fire, will chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. Heute möchte ich Ihnen den letzten Teil des Romans über meine Mutter, Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen, erzählen. Meine Mutter kann ihn leider nicht mehr hören, sie ist fast taub. Und dass ich das Buch über sie geschrieben habe, das weiß sie auch nicht mehr. Darum erzählt sie mir auch immer wieder die Geschichten, die ich hier festgehalten habe. Und was sie auch immer wieder erzählt, ist, dass sie sich Dinge vornimmt, die sie dann nicht ausführt. Malen, zeichnen, ein Gedicht schreiben. Das macht ihr immer noch zu schaffen, mit 87 Jahren. Sie wollte ja einmal Malerin werden und Schauspielerin. Das werden Sie in diesem letzten Kapitel hören. Nach dem Krieg war sie in England bei einer Schauspieltruppe, die hieß Theatre Workshop, und die hat eben Ewan McCall geleitet. Und wenn ihre Aufenthaltsbewilligung nicht abgelaufen wäre, dann wäre meine Mutter dort geblieben und ich nicht da. Deshalb also heute Ewan McCall. With our nets and gear we're faring on the wild and wasteful ocean. It's there on the deep that we harvest and reap our bread as we hunt the bonny shoals of herring. Oh, it was a fine and a pleasant day out of Yarmouth Harbour I was faring as a cabin boy on a sailing lugger for to go and hunt the shoals of herring. Oh, the work was hard and the hours were long, and the treatment sure it took some bearing. There was little kindness, and the kicks were many as we hunted for the shoals of herring. Fished the sward and the broken bank. I was cook and I'd a quarter sharing, and I used to sleep standing on my feet and I dream about the shoals of herring. Well, we left the home grounds in the month of June, and to Canny Shields we soon was bearing with 100 crown of the silver darlings that we'd taken from the shoals of herring. Now you're up on deck, you're a fisherman, you can swear and show a manly bearing. Take your turn on watch with the other fellas while you're following the shoals of herring. In the stormy seas and the living gales, just to earn your daily bread you're daring. From the Dover Straits to the Faroe Islands, while you're following the shoals of herring. Well, I earned me keep and have paid me way, and I earned the gear that I was wearing. Sailed 1,000,000 miles, caught 10,000,000 fishes. We was following the shoals of herring. Bevor wir zum Roman kommen, möchte ich Sie aber noch einladen. Ihr Taxler schreibt ja nicht nur Bücher, von denen er nicht leben kann, sondern auch Theaterstücke. Eines soll in der nächsten Saison auf die Bühne kommen, aber ich möchte Sie jetzt schon zu einer Voraufführung durch das Erste Wiener Lesetheater einladen. Die wird am 9. April im Ammerlinghaus stattfinden. Ich möchte nämlich Ihre Meinung zu dem Stück hören und dann daran weiterarbeiten. Hier hören Sie schon einmal die erste Szene. Das Stück heißt »Die Entschuldigung«. Ja? Ja, ich bin Ariel Mautner. Warten Sie einmal, ich stelle Sie auf laut, ich muss da... So, jetzt geht's. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei etwas. Nein, ich bügel gerade meine Hemden, es geht schon. Soll ich später? Nein, nein, passt schon. Um was geht's denn? Ich habe Ihr Interview im Radio gehört. Es war sehr beeindruckend. Danke. Und ich würde Sie gerne mal zu einem persönlichen Gespräch treffen. Was soll das für ein Gespräch sein? Das ist am Telefon schwer zu erklären. Ja, sehen Sie, das Interview, das haben ja viele Leute gehört. Ich kann ja nicht... Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht unhöflich sein. Ja, Sie können sich nicht mit jedem treffen, der Sie im Radio gehört hat. Ich verstehe Sie schon, aber... Aber sehen Sie, wir beide haben eine sehr persönliche Beziehung, wenn auch eine durchaus schwierige. Sagen Sie mir bitte einfach, worum es geht, dann können wir uns etwas ausmachen. Oder auch nicht. Sehen Sie, es ist doch so, Ihre Großeltern wurden doch in Treblinka... Ermordet, ja. Umgebracht. Vergast. Genau, und dafür möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Wie kommen Sie dazu? Sind Sie der Bundespräsident? Nein, ich habe keine offizielle Stellung. Ich möchte mich einfach ganz persönlich bei Ihnen... Hören Sie, ich habe nichts am Hut mit Kollektivschuld, Erbschuld oder was immer Sie da im Sinn haben. Darüber habe ich doch gesprochen, das bringt nichts. Niemand muss sich schuldig fühlen für etwas, was er nicht getan hat. Wir haben Verantwortung für die Gegenwart, für die Zukunft. Studieren Sie die Vergangenheit, lernen Sie daraus, aber... Sie verstehen mich nicht, mein Vater war... Ja, Ihr Vater war ein Nazi, auch dafür können Sie nichts. Wessen Vater war kein Nazi? Wenn Sie ein anständiger Mensch sind, haben Sie nichts, wofür... Mein Vater gehörte zur SS-Wachmannschaft in Treblinka. Hören Sie, das kann ich nicht. Ich kann Sie nicht treffen. Ich kann nicht mit Ihnen reden. Ich verzeihe Ihnen Ihren Vater, wenn Sie das brauchen. Ich spreche Sie frei von allem, was Sie nicht getan haben. Aber ich kann Sie nicht treffen. Das müssen Sie verstehen. Auf Wiederhören. When I was a young lad, sometimes I'd wonder what happened to time when it passed. Then one day I found out that time just lands in prison, and there it is held fast. When I was a young man, used to go courting and dream of the moon and the stars. The moon is still shining, the dreams, they are all broken on these hard iron bars. Look out of the window over the roofs there, and over the walls see the sky. Just one flying leap and you could make your getaway, if only you could fly. The prison is sleeping, the night watch is keeping its watch over 700 men. And behind every cell door, a sleeping lag is dreaming. Oh, to be free again. Go write me a letter, addressed to my number, and say you remember my name. So I'll be reminded of how the world outside goes, and feel a man again. got time on my hands, I've got time on my shoulders, plenty of time on my mind. There's no summer, no winter, when once you land inside here, just that old prison grind. Also Donnerstag, 9. April im Amelinghaus in Wien. Beginn ist 19 Uhr. Sie kommen dann noch rechtzeitig nach Hause, um im Radio Nachttaxi zu hören. Come all you gallant drivers, wherever you may be. Whether you drive a Euclid or a 54RB, keep your hands upon the levers, cut and fill a steady load. And take it nice and steady, boys, digging up the road. We built 100 airfields in the snow and wind and rain. Built atomic power stations, more dams than I can name. We plowed through rock and swampland, moved mountains by the load. Now we're going nice and steady, boys, digging up the road. Days is over and you've loaded your last ton, and your cat's been broken up for scrap, and your RB10 won't run. When you've had your last stamp on your cards and reached your last abode, for a long time after there'll be people traveling on your road. Einmal sitzen sie alle im Luftschutzkeller der Schule, plaudern, lachen, reißen Witze im trüben Licht der Glühbirne. Die Tür geht auf, der Direktor kommt herein. Der Direktor ist auch so einer, der sich nicht um den Luftschutzkeller reißt. Den Fliegeralarm, wenn alle unten sind und nicht unterrichtet wird, den kann man für Büroarbeiten nutzen. Jetzt ist er ganz weiß im Gesicht und die Knie schlottern ihm. Der Explosionsdruck einer Bombe hat die halbe Schule weggerissen. Glück für ihn, dass das Stiegenhaus stehen geblieben ist. Die Schule in der Tuchlauben ist hin. Aber es gibt noch eine Dependance in der Hörlgasse. Eine Weile geht der Unterricht noch weiter. Die Trude ist jetzt 18, reicht ihre Unterlagen bei der Matura-Kommission ein. Nach ein paar Wochen hört der Unterricht auch in der Hörlgasse auf. Es hat keinen Sinn mehr. Wenn du einmal Hilfe brauchst, sagt der Professor Horn zu ihr, dann komm zu mir. Von der Matura-Kommission kommt gar keine Antwort mehr. Und der Krieg geht zu Ende. Die Bomben fallen immer öfter, die Russen kommen immer näher. Die Durchhalteparolen nimmt keines mehr ernst. Da kommt der Mittlinger Hansi zur Trude, Sohn einer Straßenbahnerin. Sein Vater ist hingerichtet worden als Kommunist. Mit der Hand schreiben die beiden Flugzettel: Wir begrüßen die Rote Armee. In der Nacht schleichen sie auf die Straße und streuen das aus. Gefragt haben sie niemanden, ob sie das tun sollen. Die Genossen hätten ihnen sicher abgeraten, das bringt jetzt nichts, ist nur gefährlich, lebensgefährlich. Noch in den letzten Tagen ihrer Herrschaft richten die Nazis ihre Gegner hin. Die Front kommt näher. Einmal heißt es, Dort und dort gibt's Holzschlapfen ohne Bezugsschein. Dann stellt man sich eben dort an. Es gibt ja kaum mehr etwas zu kaufen, auch nicht auf die Bezugsscheine. Beim Anstellen um die Holzschlapfen hört die Trude schon das Schießen irgendwo, gar nicht weit weg. Und dann heißt es, jetzt kommen sie, die Russen, sie sind schon am Stadtrand. Und sie sagen den Leuten, sie sollen sich nicht vor ihnen fürchten, aber vor denen, die hinter ihnen kommen. Das werden die Strafkompanien sein, die hinter der Kampftruppe heranrücken. Die Tanten stecken die Trude ins Kabinett. Und die Russen kommen. Haus für Haus durchsuchen sie nach Soldaten und SS-Männern. Jetzt sind sie schon bei der Jagdgasse angelangt, wo die Rositant wohnt. Der Herr Beck hat seine Lederjacke ausziehen müssen und seine Uhr haben sie auch mitgenommen. Da macht sich die Rositant mit ihrem Haushalt auf und zieht zu den Tanten. Bei den Kommunisten, da ist man jetzt sicherer. Die Tanten können ja nie Nein sagen, wenn wer was von ihnen braucht. Dass die Rositant sie bei den Nazis einmal vernadert hat, darüber reden sie jetzt nicht. Die Rositant und der Peppi-Onkel und der Herr Beck schlafen in den Betten im Zimmer. Die Tanten legen sich alte Matratzen in die Küche. Und die Käthel, die Tochter von der Rositant, kommt zur Trude ins Kabinett. Im Kasten hängen jetzt die Kleider von den Bürstinger. Und unten im Kasten liegen ihre Zigaretten. Fleischhauer haben auch im Krieg immer was zum Eintauschen, haben Verbindungen zum Schwarzmarkt, klar. Ein halber Käseleib ist auch da. Da macht die Rositant immer Zeichen auf den Kastenboden, zeichnet den Käseleib ab, damit keiner unbemerkt was wegnehmen kann. Und die Flasche mit dem Öl, die zeichnet sie auch immer an. Aber der Hildertan schaut sie ins Reindl und schimpft mit ihr, wenn sie der Trude den Erdäpfelschmarrn zu fett macht. Und dann kommt noch einer dazu, zu den Mädchen ins Kabinett, der Heinz, der Sohn von einer Genossin, die im Haus wohnt. Der ist gerade auf Urlaub von der Front. Na blöd werde ich sein, da jetzt noch einmal hingehen. Die Uniform stopfen die Tanten in den Mistkübel. In der Nacht holt die Wicki-Tant die Uniform wieder raus, heimlich. Herrs, da kann man doch was machen draus. Und sie näht der Trude ein Steirer-Kostüm aus der grauen Uniform mit grünen Aufschlägen drauf. Einmal jault einer in der Nacht vor dem Fenster wie ein verliebter Kater, ein Russe. »Frau, Frau«, ruft er und klettert hoch zum Fenster. Das geht ja ganz leicht. Darunter sind ja die Fenster von der Werkstatt, so vergitterte Souterrainfenster. Wenn die Trude den Schlüssel vergessen hat, klettert sie auch da hinein. Der Russe klopft ans Fenster und ruft leise, »Frau, Frau«. Der Peppi-Onkel greift zum Fenster hinaus und stößt ihn weg. Der Russe fällt runter und macht sich davon. Am nächsten Tag marschiert die Hildertant auf die Kommandantur und beschwert sich. Da wird ein Soldat als Wächter ins Haus abkommandiert, der muss da schlafen. Natürlich kriegt die Hildertant heraus, wie der Soldat da ans Fenster gekommen ist. Die Hausmeisterin, die immer gut ist im Geschäfte machen, hat ihm ein paar Lebensmittel abgehandelt und ihm dafür eine Frau versprochen. Der Russe hat sich nur im Fenster geirrt. Lang hält's die Trude nicht aus, eingesperrt mit dem Bürstinger in der kleinen Wohnung. Nach 3 Wochen macht sie sich auf in die Stadt. Zuerst nachsehen, was die Maria Eis macht. Die Straßen menschenleer, kein Mensch traut sich raus. Ab und zu ein russischer Wachtposten, der den Verkehr regelt für die Truppentransporte. Und immer wieder schnappt einer die Trude, hält sie auf und sagt ihr, sie soll heimgehen zur Mama, es ist so unsicher für ein junges Mädchen. »Ja, ja, ich gehe eh zur Mama«, sagt die Trude. In dem Haus, wo die Maria Eis wohnt, ist auch die Bezirkskommandantur untergebracht. Vor der Tür steht ein Wachtposten, der lässt die Trude nicht hinein und spricht kein Wort Deutsch. »Mama, Mama«, sagt die Trude und zeigt nach oben, »Mama, Mama, da oben, Mama«. Also lässt er sie rein. Und die Eis schickt sie gleich, sich nach den anderen zu erkundigen. Also marschiert die Trude gleich am nächsten Tag bis nach Neustift am Walde, vom 10. Bezirk bis hinaus an den Stadtrand, wo sonst die heurigen Gärten sind, zur Eva. Und auch der Eva geht es gut. Sie ist auch gut durch den Krieg gekommen. Und das Leben wird langsam wieder normal für die Trude. Sie hat regelmäßig ihre Stunden bei der Eis, Theater gibt's ja keines. Die Schauspielerin hat viel Zeit für sie. Die Schule geht der Trude nicht ab. In der Früh geht sie weg von zu Hause, weil die Bürstinger ihr auf die Nerven gehen. Die Hildertant gibt ihr ein Reindl mit, meistens mit Erdäpfelschmarrn oder was sie sonst halt hat. Fast den ganzen Tag verbringt die Trude bei der Eis. Die Hansi, die junge Haushälterin, schaut in das Reindl von der Trude hinein. »Hörst, die Eis kriegt auch einen Erdäpfelschmarrn zum Mittag, aber in dein ist mehr Fett drin und ein paar Grammeln hast da. Darf ich das austauschen?« Die Trude ist begeistert, dass die Eis ihren Erdäpfelschmarrn kriegt. Und Zigaretten bringt sie ja auch mit. Die fladert sie von den Bürstinger. Die Hansi, die hat das Kinderzimmer vom Heike, dem Sohn von der Eis, mit bunten Halstüchern tapeziert. »Wo hast denn das her?« »Da unten im Parterre, da ist doch eine Textilfirma, da steht alles offen. Die Russen haben da aufgebrochen, da kannst du ja holen. Ist doch schade drum. Ob's die Russen mitnehmen oder du?« Die Russen haben da unten die Büros einer Textilfirma aufgemacht, weil sich da nie einer gezeigt hat. Vielleicht sind die Leute geflohen, waren Nazis oder was. In den Büros ist auch Ware gelagert. Ein Paket Hemden trägt die Trude heim. Eine ganze Rolle Vorhangstoff. Falsche Perlenketten. Halstücher. Die Cousine Flora näht ihr Blusen aus den Hemden und Kleider aus den Halstüchern. Dafür kriegt sie auch was von der Beute. Was soll man denn machen? Es gibt ja nichts. Alle müssen schauen, was sie kriegen können. Rote Röcke sind jetzt modern. Leuchtend rote Röcke. Wo kommen die her? Aus den Hakenkreuzfahnen haben sich die Frauen das genäht, den weißen Kreis mit dem Nazisymbol herausgetrennt. Auch Lebensmittel kann die Hildertant eintauschen für die Sachen, die die Trude heimbringt. Aber von der Vorhangrolle legen sie das meiste zurück. Das hebst du auf, für wenn's heiratst. Mit der Wikitant geht die Trude zu den Bombenruinen Holzbalken holen. Damit kann man heizen, kochen. Vom Stephansplatz holen sie sich etwas von dem alten Holzpflaster, das dort noch ist. Das ist mit Teer getränkt, brennt langsam und lange. Die Tanten haben in ihrer Küche noch immer den gemauerten Herd stehen von früher, bevor das Gas gekommen ist. Jetzt gibt es wieder kein Gas die meiste Zeit. Und das halbe Haus kocht bei den Tanten im Parterre. Ja, der Krieg ist aus und die Nazi-Herrschaft vorüber. Der Otto-Onkel kommt zurück. Er hat das KZ überlebt. Und Stein. Von Mauthausen ist er nach Stein verlegt worden ins Zuchthaus. Als die Russen im Anmarsch waren und die Deutschen sich zurückziehen mussten, da sind die SSler, bevor sie geflohen sind, noch einmal durch alle Zellen und Räume gegangen und haben die Gefangenen mit ihren Maschinenpistolen niedergemacht. Es sollten keine Zeugen zurückbleiben. Der Otto-Onkel hat sich unter ein paar Matratzen gelegt, hat sich totgestellt. So war das. Der Hildertant kann man auf die Dauer nichts verheimlichen. Mit der Zeit findet sie heraus, wo die Trude ihre Tage verbringt, dass sie Schauspielunterricht nimmt. Nix, da kommt ja gar nicht in Frage. Manchmal kann die Hildertant auch hart sein. Wenn sie meint, dass es für ihr Mädel so besser ist. Eine Schauspielerin, nein, das ist nix. Da wird sie eine Hur, da muss sie doch immer mit dem Regisseur ins Bett gehen, bevor sie eine Rolle kriegt. Die Trude heult, rennt weg. Zu wem rennen? Wer hilft ihr? Die Ossi ist nicht da, die sie vielleicht verstanden hätte. Der Professor Horn. Der hat ihr doch was gesagt. Der hat ihr doch gesagt, sie soll zu ihm kommen, wenn sie Hilfe braucht. Der Professor Horn freut sich, als sie kommt. Nimmt sie bei den Händen. Schaut ihr in die Augen. Sie hat ihm schon lang gefallen. Ob sie ihn heiraten will? Ja, sagt die Trude. Sie sagt einfach ja, denkt nicht lang nach. Wenn sie Schauspielunterricht nehmen darf, ist ihr alles wurscht. Und sie geht zu den Tanten und sagt, so, jetzt habe ich mich verlobt, ich heirate den. Da hat sie gewonnen, dagegen können die Tanten nichts tun. Wenn sie erst einmal verheiratet ist, dann haben die Tanten ihr nichts mehr zu sagen, so. Und dann sitzt sie da, die Trude, und denkt nach. Was wird das für ein Leben werden? Mit dem Mann, den sie gar nicht kennt, der Gott weiß, was will von ihr, der 40 Jahre älter ist. Und wenn dann einer kommt, den sie gern hat, und sie ist verheiratet mit dem Alten und kann darauf warten, bis er stirbt? und nach ein paar Tagen ist ihr nur noch zum Heulen. Also heult sie. Ein bisschen lauter, als es sein müsste, denn eigentlich kann sie sehr gut ganz leise weinen, so dass niemand es hört, das hat sie im Waisenhaus ja gelernt. Und die Tanten hören sie auch. Ja, was ist denn? Ach Gott, ich will den ja gar nicht heiraten, ich will dann immer in die Maturaschule gehen. Also einigen sie sich schließlich. Die Trude soll halt in Gottes Namen Malerei machen, das ist doch nicht ganz so arg wie die Schauspielerei. Die Maler, die haben nur kein Geld für den Friseur, aber die Schauspielerinnen, die müssen auf jeden Fall mal durchs Bett vom Regisseur. Also geht die Trude wieder auf die Akademie. Die Aufnahmsprüfungen sind schon vorbei, aber sie darf eine Mappe mitbringen mit ihren Sachen. Der Professor Andersson nimmt sie in seiner Klasse auf, als außerordentliche Hörerin, weil sie ja keine Matura hat. Schauspielstunden nimmt sie weiter. Aber es wird immer schwieriger. Das Burgtheater braucht die Maria Eis wieder. Das Burgtheater an der Ringstraße ist zwar zerbombt, aber es wird doch schon wieder gespielt, im ehemaligen Varieté Ronacher. Oft wird die Trude zur Stunde bestellt und dann kommt die Eis gar nicht nach Hause von den Proben. Eine Kollegin von der Eis ist bereit, die Trude zu unterrichten. Sie verlangt nur 10 Schilling und die kriegt sie von der Trude auch nicht immer. Aber bald hat auch sie keine Zeit mehr. Jetzt muss die Trude ja doch auf die Schauspielschule. Da gibt es keine Gratisstunden. Die Trude muss Geld verdienen. Aber sie kann doch nicht auf die Akademie gehen und in die Schauspielschule und Geld verdienen. Sie muss sich entscheiden. Und entscheidet sich für die Schauspielerei. Das wird wieder Streit mit den Tanten geben. Eines Tages, als keiner zu Hause ist, packt die Trude ihren Koffer, legt einen Brief auf den Küchentisch, lädt sich die Vorhangrolle auf die Schulter und verschwindet. In der Schüttelstraße im 2. Bezirk hat sie sich ein Zimmer gemietet. Die Vorhangrolle sorgt fürs Erste für den Lebensunterhalt. Und dann gibt es da eine Firma in Hütteldorf, die kauft der Trude handgemalte Postkarten ab. Ja, handgemalte Postkarten, so einen Luxus leisten sich die Leute nach dem Krieg. Die Leute haben zwar kein Geld, aber zu kaufen gibt es noch weniger, also kauft man halt das, was da ist. Die Tanten sind bitterbös auf die Trude, dass sie so heimlich davon ist. Aber nur so lang, bis eines Tages die Ostsee zurückkommt aus Jugoslawien. Da rennen sie mitten in der Nacht quer durch Wien und suchen die Adresse, die die Trude ihnen dagelassen hat, klingeln den Hausmeister heraus, das heißt, das wollen sie, aber der rührt sich nicht. Unten im Haus ist ein Kaffeehaus, das ist voller Russen, da müssen sie jetzt durchgehen, wenn sie ins Haus wollen. Mein Gott, wo ist die Trude da hingeraten? Sie rennen die Stiegen rauf und klopfen, und die Trude macht ihnen auf und sie fallen ihr um den Hals. Gott sei Dank, geht's dir eh gut? Du, die Ossi ist wieder da. Die Ossi ist wieder da. Einmal hat die Trude geträumt von ihr. Hat geträumt, dass die Ossi ihr Sonntagskleid anhat, ihr weinrotes Sonntagskleid und ein Margaritenkranzerl im Haar. Die ist tot, hat sie sich gedacht. Die ist tot. Als Lebendige tragt die doch so ein Kranzerl nicht. Aber jetzt ist sie wieder da, die Ossi. Es ist ihr nichts passiert. Sie ist zur Funkerin ausgebildet worden bei den Partisanen. Gekämpft hat sie nicht. Die Ossi und die Trude ziehen zusammen. Erst zieht die Ossi zur Trude in das Zimmer. Eine Arbeit findet sie auch bald, bei einem Rechtsanwalt. Der hat vor allem Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Die meisten von jüdischen Familien. Stapelweise muss die Ossi Todeserklärungen ausfertigen. Dann schafft die Ossi es, einen Einweisungsschein für eine Wohnung zu bekommen. Es gibt Leute, die sowas verkaufen. In ein feines Haus in der Argentinierstraße ziehen sie ein, eine hochherrschaftliche Wohnung mit vielen Zimmern. Nicht alleine natürlich. In jedem Zimmer wohnen da andere Leute. In einem holzvertäfelten Zimmer wohnt die Trude jetzt, mit einem riesengroßen Marmorkamin, für den nichts zum Heizen da ist. Beim Altwarentandler kriegen sie einen kleinen Eisenofen, auf dem kochen sie. Wenn sie kochen, wird es ein bisschen wärmer. Sobald die Temperatur über dem Gefrierpunkt ist, lassen sie den Ofen wieder ausgehen. Noch andere junge Leute sind da in dieser Wohnung, bulgarische Studenten. Oder jedenfalls sagen sie, dass sie Studenten sind. Die waren im Krieg auch schon in Wien, und man flüstert, dass die nicht ganz astrein sind. Zumindest der eine soll mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Und ausgerechnet in den verliebt sich die Trude. Fesch ist er ja und freigebig mit Zigaretten. Die Zigaretten, an denen zieht die Trude einmal an und dann dämpft sie unter dem Tisch aus und bringt sie später dem Otto-Onkel. So lang, bis die Oste sie einmal auslacht und vor den anderen, vor den Burschen sagt, »Bah, die Trude, die tut ja nur so, als ob's rauchen tat. In Wirklichkeit blaust's nur.« Da gewöhnt sich die Trude an, Lungenzüge zu machen. Und jetzt braucht sie die Zigaretten selber. Und der Otto-Onkel kriegt ihre Raucherkarte nicht mehr. Am Anfang macht das noch nichts, denn die Ossi hat von den Partisanen einen Vorrat mitbekommen, damit sie in der Heimat nicht verhungert, Öl und Makaroni und Zigaretten. Aber nach ein paar Wochen sind die Vorräte aufgebraucht und die Trude muss sehen, wo sie Zigaretten herkriegt. Sie sammelt die Stummel ein, die in den Aschenbechern zurückbleiben, und dreht sich daraus neue Zigaretten. Aber der Niki, der will eigentlich nichts von der Trude wissen. Da verliebt sie sich eben in den Nächsten, den Ivan. Es ist einfach Zeit für sie, höchste Zeit, sich zu verlieben. Der Ivan, der lebt vom Schleichhandel. Ob der wirklich jemals etwas studiert hat, kann die Trude nicht herausfinden. Und eine fixe Freundin hat er eigentlich auch, aber mit der hat er sich zerstritten, obwohl sie ein Kind von ihm erwartet. Und eines Tages ist es halt soweit und die Trude geht mit ihm ins Bett. Einmal muss es ja sein. Aufregend ist es schon. Aber im Grunde weiß die Trude, dass das nichts wird, dass die ganze Geschichte rundherum nicht stimmt. Und als sie in der Früh in ihr Zimmer kommt, da wartet die Ossi auf sie, die Ossi, die sonst so freisinnig ist, und putzt sie herunter. Plötzlich hat sie moralische Anwandlungen, die Ossi. Und da sitzt die Trude auf dem Fensterbrett und schaut hinunter in die Argentinierstraße. Ein paar Privatautos fahren schon. Die Trude sitzt da auf dem Fensterbrett und überlegt, ob sie jetzt da hinunterspringen soll. Es ist doch eh alles beschissen. Was soll denn das werden, dieses Leben? Man friert, man hungert, man ängstigt sich. Und dazwischen hofft man halt auch ein bisschen auf eine Zukunft, auf eine Liebe. Und das soll es sein? In Wahrheit ist man ja doch allein. Auf dem Tisch steht ein Reindl mit kaltem Grießschmarrn, den haben die Tanten mitgebracht. Die Trude steht auf und nimmt einen Löffel voll. Dann setzt sie sich wieder aufs Fensterbrett und sinniert. Was wird denn aus ihr werden? Wird sie denn wirklich einmal den Menschen Freude machen als Schauspielerin? Wird einmal wirklich jemand sie lieb haben? Oder wird man sie immer nur auslachen und ausnutzen? Sie steht auf und nimmt einen Löffel von dem Grießschmarrn und setzt sich wieder aufs Fensterbrett und sinniert weiter und holt sich wieder was von dem Grießschmarrn. Und am Ende hat sie das halbe Reindl leer gegessen und denkt sich, geh, zu was soll ich da oben springen? Soll ich hier die Geschichte beenden? Mit diesem Satz, geh, zu was soll ich da oben springen? Oder lieber mit dem, den meine Mutter gleich als Nächstes gesagt hat, als sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Ich habe immer lieber was gefressen, als mir harm trat. Aber wie oft hat sie sich denn harm dran wollen? Ich habe nicht gefragt. Ich habe nach vielem nicht gefragt. Also nein, ich werde die Geschichte noch nicht beenden. Ich werde sie genau dort beenden, wo die Erzählung meiner Mutter ihr vorläufiges Ende gefunden hat, weil ich eben nicht weiter gefragt habe. 2 Jahre ist der Krieg jetzt schon zu Ende. Die Ossi liest ein Inserat in einer Zeitung. Für einen Haushalt in England, in Cambridge, werden 2 Schwestern oder Freundinnen gesucht. Da will sie hin, die Ossi, will nicht ewig in Wien herumhocken, wo es ja doch nichts gibt, will lieber nach England, wo das Leben besser ist. Schließlich haben die gesiegt, und Verschiedenes hat sie auch gelesen, gerade über Cambridge, das hat sie schon lange interessiert. Und die Trude soll mitkommen. Ja, sagt die Trude, sie hat aber jetzt die Abschlussprüfung in der Schauspielschule. Wenn sie die besteht, dann kann sie ja mitfahren. Wenn nicht, dann muss sie weiterlernen für die nächste Prüfung. Und die Trude besteht die Prüfung. Da machen die beiden jungen Frauen sich auf nach England. Ich kann mich erinnern, hat meine Mutter gesagt, da sind einige von unserer Klasse gleichzeitig angetreten zur Prüfung. Und dann sind wir ganz stolz abgezogen von dort nach bestandener Prüfung und sind uns so wichtig vorgekommen, dass wir eine Kette gebildet haben. Wir sind also alle eingehängt gegangen über die Kärntnerstraße. So viel ist damals noch nicht gefahren, aber irgendwie haben wir schon sehr den Verkehr behindert. Und ganz groß sind wir dann zum Gersten in die Konditorei und haben geglaubt, jetzt gehört die Welt uns. Oder zumindest die Bretter, die die Welt bedeuten. Das wäre eigentlich im Wesentlichen schon alles. Und dabei haben wir es dann bewenden lassen. Ich habe nicht weiter gefragt und sie hat nicht weiter erzählt. Natürlich weiß ich noch mehr aus früheren Erzählungen. Meine Mutter hat eine Zeit lang in England als Köchin und Hausmädchen gearbeitet. Wenn der Herrschaft das Essen nicht geschmeckt hat, hat sie gesagt, aber bei uns in Österreich macht man das ebenso. In Wirklichkeit hat sie keine Ahnung gehabt. Woher hätte sie denn kochen können sollen? Sie hatte ja nie etwas zum Kochen gehabt. Nach einem Jahr hat sie sich einer reisenden Theatertruppe angeschlossen. Theatre Workshop hieß die, geleitet von Ewan McCall und Joan Littlewood. Die beiden sind später sehr berühmt gewesen. Meine Mutter aber konnte nicht in England bleiben. Ihre Aufenthaltsbewilligung war auf 2 Jahre befristet und sie musste zurück nach Österreich. Das war 1949. Bald darauf hat sie meinen Vater kennengelernt. Darüber weiß ich freilich nichts Genaues. Ich weiß nur, dass die beiden am 5. August 1950 geheiratet haben. Am 14. Jänner 1951 bin ich auf die Welt gekommen. Ein jedes kann sich ausrechnen, dass ich kein geplantes Kind war. Dass die beiden geheiratet haben, weil ich unterwegs war. Und es ist klar, dass mit meiner Ankunft all die Pläne und Wünsche meiner Mutter, einmal als Schauspielerin oder als Malerin zu leben, zumindest in Frage gestellt waren. Nein, sie ist beides nicht geworden. Sie ist Hausfrau und Mutter gewesen seit dieser Zeit. Jetzt soll niemand glauben, dass meine Mutter mich jemals irgendeine Verbitterung hätte spüren lassen deswegen. Nein, wir hatten, bis ich 14, 15 Jahre alt war, ein sehr vertrautes, sehr enges Verhältnis, bis es mir dann als pubertierenden Jüngling zu eng wurde. Nein, ich glaube, die Erzählungen meiner Mutter über ihre früheren Ambitionen, die Erzählungen davon, wie ich schon im Kinderwagen Theaterluft geatmet habe, als meine Mutter im legendären Scala-Theater, nein, nicht auf der Bühne, sondern in der Garderobe gearbeitet hat. Alle diese Erzählungen haben bei mir als kleinen Buben den eitlen Gedanken hervorgerufen, für mich hat sie das alles aufgegeben. So wichtig bin ich ihr gewesen. Einen Dämpfer hat diese Eitelkeit erst an meinem 40. Geburtstag bekommen. Da sind wir zusammengesessen, eine festliche Gesellschaft, und meine Mutter hat irgendwann im Gespräch, mitten im üblichen Schwelgen in Erinnerungen, den Satz fallen lassen. Naja, so 4 Wochen lang haben wir ja doch überlegt, ob wir dich nicht abtreiben lassen. Mit 40 verkraftet und versteht man so einen Satz. Natürlich habe ich ihn, wie man sieht, nicht überhört oder vergessen. Natürlich hat er sich mir eingeprägt. Aber wie gesagt, mit 40 erschüttert ein solcher Satz das Selbstwertgefühl nicht mehr. Da versteht man, dass es im Jahr 1950 sowieso keine leichte Entscheidung war, ein Kind zu bekommen, und dann erst noch mit solchen Plänen und Wünschen, wie sie meine Mutter hatte. Ich habe viel von dem erreicht, was meine Mutter erreichen wollte. Ich habe Theater gespielt und Musik gemacht und bin schließlich Schriftsteller geworden. Und ich habe all das angestrebt, weil ich von klein auf diese Vorstellung vermittelt bekommen habe, dass das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, sei, nicht vielleicht mächtig zu sein, nicht vielleicht reich zu sein, sondern ein Künstler zu sein. Von klein auf habe ich die feste Überzeugung, und ich habe sie nie in Frage gestellt, dass es die Künstler und dass es vor allem die Dichter sind, die das Leben am tiefsten erleben, die ihren Mitmenschen das meiste zu geben vermögen, die, mit einem Wort, die glücklichsten Menschen sind. Diese Überzeugung, dieses unverrückbare Vorurteil habe ich, und meinen beiden jüngeren Geschwistern ist es, glaube ich, nicht anders ergangen, von meiner Mutter. Aber ist das genug? Ist das genug für ein Leben, drei Menschen geboren und erzogen zu haben, die den eigenen Idealen weiter nachstreben? Ich habe nicht danach gefragt. Ich habe nicht gefragt, und wie war das, als ich auf die Welt gekommen bin? Wie war das, als du zwei Kinder hattest und nicht mehr arbeiten gehen konntest? Wie war das, als du gemerkt hast, dass deine beiden Söhne bald erwachsen sein und aus dem Haus gehen werden? Wie war das, als du noch einmal, eigentlich schon zum dritten Mal, den Anlauf genommen hast, die Matura zu machen, als du geplant hast, auf die Universität zu gehen? Wie war das, als du gemerkt hast, dass deine Energie doch nicht mehr ausreicht für ein Studium neben Haushalt und Familie? Wie war das, als du dir noch einmal ein Kind gewünscht hast, als du mit 40 Jahren eine Fehlgeburt gehabt hast? Ein Bub wäre es geworden. Wie war das, als du mit 42 Jahren noch einmal eine Tochter bekommen hast? Wie war das, als auch diese Tochter groß war und aus dem Haus wollte? Ich habe sie nicht gefragt, wie das war, als sich immer mehr Menschen von den Idealen und Zukunftsvorstellungen abgewandt haben, denen sie ein Leben lang die Treue gehalten hat. Wie das war, als die Partei, von der sie erwartet hat, dass sie die Menschheit von Krieg, Dummheit und Elend befreien würde, immer kleiner und unbedeutender geworden und schließlich zerbröselt ist. Wie das war, als in den Ländern, in denen doch diese Ideale verwirklicht werden sollten, die Menschen sich voll Widerwillen davon abgewandt haben. Ich habe sie nicht gefragt, wann sie eigentlich angefangen hat, diese Pillen zu schlucken, die Pillen gegen die Depression, die, so sagen die Ärzte, aus dem Inneren kommt, aus dem Körper, aus irgendwelchen chemischen Mangelerscheinungen, im Hirn oder in den Drüsen, nicht aus der Lebensgeschichte, nein. Ich werde meine Mutter bitten, all diese Fragen doch noch zu beantworten. Mein lieber Martin, wenn ich alle deine Fragen gründlich beantworten wollte, müsste ich ein Buch schreiben. Und du weißt doch, ich habe noch nie ein Buch zustande gebracht, immer nur Vorworte. Zuerst einmal, wie ich dein Buch gelesen habe, war ich wieder in meine Kindheit zurückversetzt und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Blöde Redensart, weißt du vielleicht, wie ein Schlosshund heult? Und ich habe mich gefragt, was aus mir geworden wäre, wenn ich damals nicht den lieben Gott gehabt hätte. Wahrscheinlich hätten Verzweiflung und Hass ein ganz übles Geschöpf aus mir gemacht. Es wäre sicher nicht beim Kaffeebohnenspucken geblieben. Und ich frage mich manchmal, ob es richtig war, meine Kinder ohne Glauben aufwachsen zu lassen. Andererseits, das Herausfallen aus dem Glauben ist wie ein Sturz in einen tiefen, tiefen Abgrund. Du glaubst, die Welt müsste mit einstürzen. Erst langsam merkst du, dass sie immer noch steht oder vielmehr sich dreht, genau wie früher. Nun zu deinen Fragen. Drei so liebe Kinder aufgezogen zu haben, das ist schon was. Wenn du dich fragst, wozu du eigentlich gelebt hast, dann hast du was, worauf du zeigen kannst. Da, schau doch her, die gäbe es ohne dich nicht. Freilich habe ich oft das Gefühl, dass ich nicht alles gegeben habe, was ich mir mal vorgenommen habe. Du hast doch mal die Bibel gelesen. Erinnerst du dich an das Gleichnis vom vergrabenen Pfund? An den langen Abenden, wenn ihr schon im Bett wart und euer Vater noch arbeitete, hätte ich serienweise Bücher schreiben können und Bilder malen. Aber mir fehlte der Mut, auch nur anzufangen. In Gedanken, ja, da habe ich das alles gemacht. Und dabei Strümpfe gestopft und gebügelt. Weißt du, ich habe als Kind auch immer gebetet, lieber Gott, lass mich anders werden. Es hat aber lange gedauert, bis ich halbwegs anders geworden bin. Auch als ich schon über ein Jahr bei den Tanten war, hatte ich das Gefühl, ich säße in einem gläsernen Käfig. So einem, der nur nach einer Seite durchlässig war. Die anderen konnten mich zwar sehen, aber nicht hören. Der Otto-Onkel hat einmal gesagt, die Trude ist so brav, man merkt gar nicht, dass sie da ist. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man über ein Kind sagen kann. Später habe ich mir vorgenommen, dass das niemand über meine Kinder sagen sollte. Und Gottlob, man hat euch auch immer bemerkt, wenn ihr nicht gerade geschlafen habt. Und siehst du, malen und schreiben und natürlich auch Theater spielen wäre vielleicht der endgültige Ausbruch aus dem Glashaus gewesen. Und nun zum Ende der sozialistischen Staaten. Vielleicht hätte ich damals, als ich den Kommunismus erfand, meine Puppen gleich hergeben und nicht erst mit dem lieben Gott handeln sollen. Spaß beiseite, hier ist eine große Idee an der menschlichen Schwäche gescheitert. Aber denke doch an die große französische Revolution, die von den Franzosen heute noch gefeiert wird. Wie viel Blut hat sie gekostet, auch das der Revolutionäre? Und was ist daraus geworden? Das Kaiserreich. Und dennoch kann man heute nicht leugnen, dass sie notwendig war und dass sie den Keim aller späteren Revolutionen in sich getragen hat. Denk an das Christentum. Wie schön und einfach war doch die Lehre Christi. Liebe deinen Nächsten. Wer zwei Mäntel hat, gebe einen dem, der keinen hat. Und wer frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und was haben seine angeblichen Nachfolger daraus gemacht? Gewaltsame Bekehrungen, Kreuzzüge, Machtkämpfe und Ansammlung von Reichtümern, Hexen- und Ketzerverbrennungen. Trotzdem gibt es noch gute Christen, die das Reich Gottes auf Erden errichten wollen. Und es gibt noch Kommunisten, die den wahren Kommunismus errichten wollen. Vielleicht ist beides nur eine Utopie, aber eine schöne. Und man sollte immer wieder versuchen, ihr so nahe wie möglich zu kommen. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Deine Mama. In the morning we built the city. In the afternoon walked through its streets. Evening saw us leaving. We wandered through our days as if they would never end. All of us imagined we had endless time to spend. We hardly saw the crossroads and small attention gave to landmarks on the journey from the cradle to the grave, cradle to the grave, cradle to the grave. Did you learn to dream in the morning? Abandon dreams in the afternoon. Wait without hope in the evening. Did you stand there in the traces and let them feed you lies? Did you trail along behind them wearing blinkers on your eyes? Did you kiss the foot that kicked you? Did you thank them for their scorn? Did you ask for their forgiveness for the act of being born? Act of being born, act of being born. Did you alter the face of the city? Make any change in the world you found? Or did you observe all the warnings? Did you read the trespass notices? Did you keep off the grass? Did you shuffle off the pavement just to let your betters pass? Did you learn to keep your mouth shut? Were you seen and never heard? Did you learn to be obedient and jump to, at a word, jump to, at a word, jump to, at a word? Did you ever demand any answer? The who and the what and the reason why? Did you ever question the setup? Did you stand aside and let them choose while you took second best? Did you let them skim the cream off and then give to you the rest? Did you settle for the shoddy and did you think it right to let them rob you right and left and never make a fight? Never make a fight, never make a fight. What did you learn in the morning? How much did you know in the afternoon? Were you content in the evening? Did they teach you how to question when you were at the school? Did the factory help you grow? Were you the maker or the tool? Did the place where you were living enrich your life? And then did you reach some understanding of all your fellow men, all your fellow men, all your fellow men? Das war Nachttaxi. Mit den letzten Kapiteln des Romans »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen« von Martin Auer und Musik von Ewan McCall. Und nicht vergessen, 9. April, Ammerling Haus, die Entschuldigung. Down the lane on a Sunday morning, when the place is on the go. Stalls are open and the grafters working, Elf and Eddie and May and Flo. Oh, you noisy city. Oh, you sprawling city. Oh, you're my old city. Women pass with their hair in curlers. Lads stroll by with head on shawl. And the girls on 5-inch heels go tripping, no no more since they was born. Oh, you noisy city. Oh, you sprawling city. Oh, you're my old city. As you walk on a Saturday morning past the fruit and winkle stands, get the tangy sea smell for a moment and the breath of distant lands. Also dann, gute Nacht, dobranoc, ige celer, bon soirée. Sprawling city, oh, you're my old city.